Wenn ich mir so Paare anschaue, dann kann ich sehen, dass die meisten sich eigentlich hassen. Sie hassen sich, aber sind zusammen. Und das kann auch nicht anders sein, denn der ganze Hass ist eigentlich der Hass auf die Eltern, die diese Liebe zurückgewiesen haben. Und da wir nicht wissen, wie wir das als Erwachsene auflösen sollen oder können, spielen wir das Spiel weiter. Den Hass auf den Partner, der wieder gelöst werden kann, noch wirklich zum Ausdruck gebracht werden kann. Und von der Situation, von der ich auch nicht weg kann, da hängen viele fest. Das Ausmaß an Liebe, was da ist für den Partner, ist so gewaltig. Das ist so gewaltig wie von dem Kind damals. Aber wie soll es durch? Weil doch der Partner dasselbe macht wie die Eltern. Wie soll es durch? Er versteht mich nicht. Oder sie versteht mich nicht. Man hat uns nicht beigebracht, das aufzulösen. Aus gutem Grund. Denn wenn wir in der Lage wären, das aufzulösen, dann würde sich die Welt schnell ändern. Dann gibt es keinen Grund mehr für Konsum, für Ablenkung. Dann wären wir nicht mehr kontrollierbar und manipulierbar. Das, was du an deinem Partner hast, ist das, was du dir in deinem tiefsten, tiefsten Herzen wünschst. Genau das. Und da gibt es wiederum nur zwei Varianten. Der eine wehrt das ab, weil er glaubt, seine Grenzen werden überschritten. Doch in Wirklichkeit ist es genau das, was dieser Teil, was dieser Partner braucht. Weil sonst ist er gar nicht erreichbar hinter seiner Mauer. Er braucht also am Anfang des Weges jemand, der seine Grenzen überschreitet. Und auf der anderen Seite ist jemand, der in der Beziehung immer alleine gelassen wird. Der andere Partner ist immer weg und unabhängig. Und doch ist es genau das, was du in deinem tiefsten Herzen eigentlich dir wünschst, dass dein Partner seine Autonomie leben kann, aber dich trotzdem nicht verlässt. Denn das ist ja was du erlebst. Er verlässt dich ja gar nicht. Er ist nur unabhängig. Und so ist in Wirklichkeit alles perfekt. Aber wir haben den falschen Fokus darauf. Und wir unterhalten uns nicht darüber, da wir uns über diese Ebene nicht austauschen, hängen wir da fest. So wie seit der Kindheit. Weil seit der Kindheit können wir uns darüber nicht austauschen. Aber jetzt geht es. Sich gegenseitig beim Sterben helfen bedeutet, sich mitzuteilen über immer tiefere Schichten, über immer mehr Zustände. Und wenn du das zulassen kannst, was du an deinem Partner hast, dann ist es genau das, was dich heilen wird. Aber es fühlt sich wie Sterben an. Und das muss es auch, weil das ganze Leben darüber gebaut wurde, über diesen blinden Fleck, den dein Partner hervorholt. Nur dieser kleine Schritt zum Mitteilen löst alles auf. Alles Leiden löst sich auf dadurch. Und wenn ihr das bis zum Ende macht, dann bricht ein solches Licht und eine solche Grenzenlosigkeit über euch hinein. Dass euch über alles, über alle Pole hinausregt. Das ist so gewaltig, das ist unvorstellbar gewaltig. Und das ist der Ausgangspunkt für eine Veränderung hier auf der Erde. Immer diese Verbindung zwischen uns, sei es als Paar, sei es in den lokalen Gruppen, das, was zwischen uns passiert, da drin ist die Lösung zu finden. Aber erst, wenn wir uns darüber wirklich austauschen. Und dann kommt alles zusammen, alles. Achtsamkeit, Liebe, Verbundensein, Autonomie. Meditation, Kommunikation wird alles eins, hier jetzt.